gehst du denn nicht mehr mit? Hat dich der Feind schon zerbrochen mit Hinterlist, Lüge und Neid? Hast du deinen Eid schon vergessen? Er gilt doch für alle Zeit. Du hast auf die Fahne geschworen, nun gilt zu halten den Eid. Für Deutschland müssen wir kämpfen, grad jetzt in finsterster Zeit. Komm, Kamerad, reich mir die Hände und fass mit mir wieder Tritt. Dann seh ich auch deinen Schatten und spüre, du gehst wieder mit. Und ist die Nacht noch so dunkel, schon sehen wir von fern das Licht, das unseren Weg hell erleuchtet, selbst wenn das Leben zerbricht. Du hast auf die Fahne geschworen, nun gilt's zu halten den Eid. Für Deutschland müssen wir kämpfen, grad jetzt in finsterster Zeit. Selbst im Tod noch bleiben wir frei. Nur an Deutschland müssen wir glauben, alles andere ist einerlei. Keine Macht kann uns dann zerbrechen und niemand hält uns mehr auf. Und wenn wir an Deutschland glauben, Kamerad, dann siegen wir auch. Du hast auf die Fahne geschworen, nun gilt's zu halten den Eid. Für Deutschland müssen wir kämpfen, grad jetzt.